Deutschlandfunk. Tag für Tag. Die 5 Prototypen des Islamkritikers, vorgestellt von Christian Röther. Ob meine Gesprächspartner in einer dieser Schubladen passen, das kann ruhig offen bleiben. Sicher ist nur, selbstkritische Reflexion ist möglich mit dem Islamwissenschaftler Abdelhakim Uri und dem Schriftsteller Zafer Şenoçak. Uri und Şenoçak haben klare Positionen. Bevor ich die beiden genauer vorstelle, erstmal ein Gruß in die Runde. Guten Morgen, Herr Şenoçak in Prag. Guten Morgen. Und guten Morgen, Herr Uri in Freiburg. Guten Morgen. Sie, Herr Uri, leiten das Institut für islamische Theologie und Religionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Sie haben sich in den vergangenen Monaten immer hörbarer eingemischt, vor allem auch kritisch gegenüber den Islamverbänden. Herr Uri, ich ahne, dass Sie die Frage hassen. Dennoch, sind Sie ein Islamkritiker? Nein, also ich werde bezeichnet als Islamkritiker. Damit lebe ich auch. Allerdings, ich versuche es, sage ich mal, meine eigene Religion, ihre historische Entstehung im 7. Jahrhundert und ihre historische Entwicklung, nämlich zu verstehen. Deshalb sage ich, dass die Islamkritik ist es eher eine differenzierte Ausübung der Vernunft, denn ihre essentielle Aufgabe ist die reflektierende Befassung mit den Hauptquellen des Islam und versuchen, diese Quellen, sage ich mal, erstmal zu verstehen und genauer gesagt hermeneutisch und versuchen auch, sie von historischen Verfremdungen zu befreien. Sie haben vor wenigen Tagen zusammen mit anderen Reformmuslimen eine sogenannte Freiburger Deklaration vorgelegt, in der Sie Ihre Werte und Ihre Vision einer Islamreform deutlich machen. Dennoch, wie oft bekommen Sie Vorwürfe, zum Beispiel, Sie seien ein Nestbeschmutzer oder Ähnliches? Ja, wie ich vorhin erwähnt habe, mit der Kritik lebe ich und ich akzeptiere es. Allerdings, ich begrüße immer eine sachliche und differenzierte Kritik meiner Thesen und sogar auch meiner Person. Mir geht es in erster Linie darum, dass wir endlich mal, wir Muslime, ehrlich und mutig Diskurs oder Debatten miteinander führen, und zwar ohne Angst vor der Kritik. Wenn wir alle behaupten, dass der Islam friedlich ist, die Realität spricht was anders. Es ist unsere Aufgabe, aus dem Islam eine friedliche Religion zu machen. Zafer Şenoçak, Sie leben und arbeiten in Berlin. Sie schreiben Gedichte und Essays, äußern sich auch immer wieder zum Islam, kritisch vor allem zur Politisierung dieser Religion. Zurzeit sind Sie bei einem Poesiefestival in Prag und sitzen deswegen bei unserem Korrespondenten in Tschechien. Herr Şenoçak, warum reagieren Menschen oftmals so abwehrend, wenn ihre eigene Religion kritisiert wird? Weil sie das Gefühl haben, dass ein Stück Identität auf dem Spiel steht. Das ist übrigens auch mein Interesse am Islam. Ich würde mich selber gar nicht als Islamkritiker bezeichnen. Ich bin ja auch kein Theologe, sondern ich betrachte die Religion, den Glauben als ein Teil meiner Identität, als eine Erbschaft, die mir durch meine Familie übermittelt worden ist. Und in diesem Sinne betrachte ich sie auch kritisch, weil ich andere Dinge auch kritisch betrachte. Das ist eine Position des Schriftstellers. Und wofür ich eintrete, ist, dass in der islamischen Kultur dies einfach möglich sein muss. Das war auch in Zeiten immer wieder möglich und immer wieder war es dann auch nicht möglich und gefährlich. Und wir müssen einfach in modernen Zeiten, in Zeiten, in denen wir leben, für das Recht eintreten, Meinungen zu äußern, die vielleicht von bestimmten dogmatischen Positionen abweichen. Und deshalb geht es darum, diese freiheitliche Grundlage zu erhalten und zu erkämpfen, vor allem auch in der islamischen Welt, nicht nur hier in Europa. Aber um diese islamische Welt heute zu verstehen oder bestimmte dogmatische Strömungen, wie Sie sie eben bezeichnet haben, wenn die Prämisse stimmt, warum reagieren viele Muslime heutzutage besonders empfindlich auf Kritik? Ich glaube, ich war neulich in Marokko und ich wurde dort von vielen Studenten stark angegriffen wegen meinem letzten Buch In deinen Worten, in dem ich mich mit dem Glauben meines Vaters auseinandersetze. Außer meiner Sicht von einer sehr melancholischen, nachfragenden Position, gar nicht von einer polemischen. Aber meine Äußerungen, wie man zum Beispiel den Koran vielleicht auch anders lesen könnte und so weiter, wurden sofort mit einer Nestbeschmutzung oder auch im Angriff auf den Islam verbunden. Und das waren nicht einmal Theologiestudenten, das waren Germanistikstudenten. Das heißt, im Grunde genommen ist die Fähigkeit verloren gegangen, Texte mit unterschiedlichen Differenzierungen zu lesen und auch kritisch zu diskutieren. Und das ist ja die Grundlage der Freiheit. Wenn wir das verlieren, dann haben wir überhaupt keine Chance. Ich habe das Gefühl, dass das zunehmend eine psychologische Haltung ist. Das heißt, im Grunde genommen haben viele Menschen in der islamischen Welt das Gefühl, sie werden angegriffen, und zwar schon seit 200 Jahren. Der Kolonialismus spielt bestimmt eine Rolle immer noch in den Köpfen. Das wird ja auch von Politikern, auch von populistischen Politikern immer wieder aufgefrischt, wenn es darum geht, auch sich sozusagen demokratischen Wahlen zu stellen. Man darf ja nicht vergessen, dass fast bei allen demokratischen Wahlen immer wieder islamische Kräfte sehr stark herauskommen in der islamischen Geografie, wenn es denn zu diesen Wahlen kommt. Das heißt, es zeigt sich, dass in der Bevölkerung so eine Grundlage vorhanden ist, um in den Kulturkampf einzutreten. Und da bildet natürlich der Islam die traditionelle Auslegung, die salafistische Auslegung, die wahhabistische Auslegung, die dogmatische Auslegung des Islam eine gute Grundlage, um in diesen Kampf zu ziehen. Mal positiv gewendet, Herr Uri, Sie gehen ja so weit, dass Sie sagen, Kritik am Islam sei ein Geschenk für den Islam. Können Sie Beispiele nennen, wie Kritik zu positiven Veränderungen im Islam geführt hat oder führen könnte? Vielleicht erlauben Sie mir bitte kurz zu sagen, also der Begriff Islamkritik haben wir im Arabischen nicht. Wir haben eher die sogenannte Selbstkritik. Bewusst wurde der Begriff Islamkritik vermieden, und zwar in dem muslimischen Diskurs. Man hat Angst, sage ich mal, die kanonischen Quellen und die Person des Propheten zu kritisieren. Wenn wir die Quellen, sage ich mal, den Koran genau unter die Lupe betrachten, dann stellen wir fest, dass Mohammed zum Beispiel in der Sure 18, Vers 110, dass er ein Mensch, der fällbar war, der wird auch so oft in dem Koran kritisiert, zum Beispiel in der Sure 80, Vers 1 bis 10 oder in der Sure 2, Vers 272. Das heißt, die Kritik des Islam ist theoretisch begründet halt. Wenn wir jetzt über den Islam sprechen, wir müssen über den Islam in einer Pluralform sprechen. Es gibt nicht nur einen Islam, und diese pluralistische Sichtweise im Islam, es ist auch eine Grundlage, dass man sich selbst kritisiert, sich selbst in Frage stellt und auch andere innerhalb der muslimischen Gemeinde oder innerhalb der, innerhalb der Rezeption der kanonischen Quellen. Nun, ich möchte darauf hinweisen, wenn es um Islamkritik. Es handelt sich hier nicht um eine plakative Ablehnung des Islam und seinen Anhänger. Es geht einfach zu verstehen, oder sage ich mal, die Herrschafts, sage ich mal, Strukturen, die sich in der Geschichte des Islam etabliert haben, zu befragen und versuchen, auch diesen Islam von diesen historischen Verfremdungen zu befreien. Das heißt, wenn die Islamkritik, es ist eher eine Aufklärung à la Kant-Philosophie, und man es bemüht, sage ich mal, das zu resonieren, sage ich mal, auch zu verstehen. Übrigens, zwischen dem 8. Jahrhundert und dem 13. Jahrhundert, wir hatten die sogenannte Ratio-Schule, die Mu'tazililiten, die betonten die Freiheit, die Meinungsfreiheit. Sie berufen sich nur auf den Koran, und sie haben kategorisch die Tradition des Propheten, die sogenannte Sunna, abgelehnt. Das heißt, wir Muslime heutzutage haben wir Angst vor der Kritik, weil man hat Angst, sage ich mal, mit sich selbst zu beschäftigen. Letztendlich diese Kritik bei der Islamkritik geht es um die Entwicklung des Islam und in erster Linie den Islam in seiner jetzigen Situation hier bei uns in Deutschland zu verstehen. Wir dürfen die Lebenswelt, in der wir uns befinden, nicht verharmlosen. Deshalb spreche ich immer von einem europäischen Islam, der im Rahmen einer Aufklärungsprogramm sich bewegt. Religion. Darf ich mal was sagen? Sagen. Bitte. Im Grunde genommen ist es ja so, dass der Islam von sehr konservativen Verbänden und Gemeinschaften gefangen gehalten wird. Das muss man einfach sagen. Und diese Diskussion zwischen diesen konservativen, sehr in sich verschlossenen Gemeinschaften und Denkstrukturen und der Öffnung in eine kritische, durchaus auch in der islamischen Tradition, das ist völlig richtig, beheimatete Denkweise, die findet eigentlich leider nicht statt. Das ist das Problem. Ob das Deutschland ist, Türkei ist, ob das arabische Länder sind. In Deutschland haben wir ein freiheitliches Gesellschaftssystem. Das ist ein Vorteil. Aber wir hatten zum Beispiel, wenn ich daran erinnern darf, seit Ende des 19. Jahrhunderts auch große Anstrengungen im ausgehenden Osmanischen Reich, wie auch in der jungen türkischen Republik, neue Ansätze zu finden und auch Anschluss zu finden, auch eine rationalistische, aufklärerische Islamdeutung. Und all das scheint heute so ein bisschen verloren oder im Nebel. Und das muss ja wieder erweckt werden und hervorgeholt werden. Und zwar nicht nur in Deutschland. Ich finde diese Eingrenzung auf Deutschland ehrlich gesagt völlig unsinnig, weil die Geografie hier keine Rolle spielt, sondern es geht ja um Denkstrukturen. Und wir leben im Zeitalter des Internet. Wir leben nicht im Zeitalter von nationalstaatlichen Grenzen. Religionskritik, wie geht das richtig? Das ist die Leitfrage in dieser Woche, in dieser Sendung. Vielleicht können Sie beide ja mal ein paar Regeln aufstellen, die es zu beachten gilt. Die Grundfrage für mich ist, dass es möglich sein muss, dass jemand, der aus der islamischen Kultur kommt, aus dieser Herkunft hat, dass diese auch zu verlassen. Das heißt, die Muslime, die einmal muslimisch geboren sind und vielleicht nicht mehr an diese Religion glauben, die müssen das auch öffentlich äußern können und sich nicht als Muslime tarnen müssen. Das verstehe ich überhaupt gar nicht. Man kann kritisch auch gegenüber dem islamischen Glauben sein. Das ist die Grundlage jeder freiheitlichen Ordnung. Und das ist heute in weiten Teilen der islamischen Welt nicht möglich. Und wenn ich sowas höre, dass auch in Europa solche Menschen um ihr Leben fürchten müssen, ist das einfach ein Zustand, das wir nicht ertragen können. Das ist für mich wirklich Schritt 1. Und Schritt 2 ist tatsächlich eine kritische Deutung von Quellen, nachdenken darüber und diskutieren auch mit anderen. Es wird immer orthodoxe und auch konservative Deutungen geben, das gibt es in jeder Religion. Die haben auch ihr Recht zu existieren, aber das muss nebeneinander existieren können. Notfalls muss es auch zu einem Schisma kommen, zu einer Teilung, wie es im Judentum ja gibt. Das ist ja auch eine interessante Geschichte, dass diese Vergleiche überhaupt nicht stattfinden, obwohl der Islam vieles eigentlich auch in seiner Entwicklung in die Moderne hinein mit dem Judentum gemein hat. Vielleicht ist Herr Uriah der Schismatiker. Naja, also ich möchte bitte darauf hinweisen, dass die Muslime können sich heutzutage jedoch der Tatsache bewusst sein, dass sie mit dem Korantext nicht mehr dort stehen, wo der Prophet Mohammed im 7. Jahrhundert stand. Ich habe ein paar Punkte entwickelt für diese islamische oder für die Islamkritik. Und in erster Linie geht es um den medinensischen Koran, und zwar mit seiner Legitimation für Gewalt gegen Nicht-Muslime, sogar auch heute gegen Muslime und die Unterdrückung der Frauen. Dieser Koran, der in Medina zwischen 622 bis 632 offenbart ist oder offenbart wurde, besetzt ein historisch-politisches Modell und hat eine temporäre Gültigkeit für das 7. Jahrhundert. Der zweite Punkt, es geht um das hagiografisches, dogmatisiertes Prophetenbild, nämlich, dass wir, wenn wir den Propheten und sein politisches Handeln in Frage stellen, darf das nicht als Beleidigung aufgefasst werden. Wir möchten dadurch nur betonen, dass der Prophet Mohammed einfach fehlbar war. Darüber hinaus, wir sprechen über die sogenannte Tradition des Propheten, die sogenannte Sunna. Das ist ein posthumes menschliches Konstrukt, der 2 Jahrhunderte nach dem Tod des Propheten entstanden ist, und darin sind viele Verfälschungen und auch ein paar Überlieferungen, die eigentlich zu keiner Zeit passen. Darüber hinaus, wir wollen auch die sogenannte herkömmlich klassische Wissenstradition in Frage stellen, und wir würden nämlich versuchen, dass sie auf ihre damalige Zeit, ihren Entstehungskontext zu reduzieren. Es geht uns in erster Linie, den Islam gemäß seiner jetzigen Situation zu verstehen und besonders in dem westlichen Kontext, weil wir hier im Westen leben. Darüber hinaus, ich plädiere für die Autonomie der Quellen, nämlich des Korans, und diese Autonomie setzt voraus die Freiheit der Interpretation. Wenn der Islam durch so etwas wie eine Aufklärung, dieses Stichwort ist gefallen, durch eine Reform hindurchgegangen wäre, wie sieht dieser Islam aus? Dies als Schlussfrage an Sie. Was ist der Kern Ihres Islams? Das wurde ja gerade sehr gut beschrieben. Im Grunde genommen geht es wirklich um eine kritische Sichtung sowohl der Quellen als auch der Geschichtsschreibung. Weil die islamische Geschichtsschreibung, wie Sie sie heute haben, wie es überliefert wird, wie ich es auch als Kind gelernt habe, das ist ja eine Legendenbildung. Das ist ja keine Geschichtsschreibung. Und die Figuren, die dort auftauchen, diese Heldenfiguren, die haben wahrscheinlich ganz anders gelebt und ganz andere Kämpfe noch ausgefochten. Und dies herauszuarbeiten, ist ja auch zum großen Teil geschehen. Es gibt ja eine Islamforschung über Jahrhunderte hinweg. Also das dürfen wir ja auch nicht verschweigen. Dass das auch vor allem im Westen geschehen ist, zeigt nur, dass die Wissenschaft ja zivilisatorisch kulturübergreifend ist. Das ist ja nicht eine kultureingrenzende Geschichte, wie Wissenschaft betrieben wird, sondern Wissenschaft hat Methoden. Und diese Methoden müssen auch auf die islamische Religion angewandt werden. Das ist es. Was ist der Kern Ihres Islams, Herr Uri? Also mein Kern meines Islams, sage ich, und des Islam vieler liberalen Muslime, dass die Religion eine private Sache, die die Individualität der Personen betont und in erster Linie, dass man auch den Mut hat, einfach den Islam, seine historischen Manifestationen in Frage zu stellen. Es geht darum, nicht die Religion abzulehnen, sondern es geht darum, sie hermeneutisch zu verstehen und versuchen, aus dieser Religion, in der auch Toleranz und auch Nächstenliebe befindet, dass man das belebt. Allerdings dadurch, dass man auch versucht, sage ich mal, sich mit unangenehmen Fragen sich zu beschäftigen. Ich zitiere aus einem Essay von Herrn Uri: Ohne eine Islamkritik wird der islamische Glaube zu einer gefährlichen Religion, besonders wenn die religiöse Wahrheit als absolut unantastbar und unveränderlich dargestellt wird. Das müsste fast dann auf alle Religionen gelten. Für alle Religionen. Für jede Ideologie. Also, was würde sich ändern? Welche Konsequenz hätte das? Also, wenn Sie mir kurz erlauben, dieser absolute Besitz einer exklusiven Wahrheit, davon muss Abschied genommen werden, und zwar in allen drei monotheistischen Religionen. Darüber hinaus, wir Anhänger der drei monotheistischen Religionen, wir müssen auch Atheisten wahrnehmen. Wir müssen miteinander sprechen, diskutieren und einfach voneinander lernen und keine Angst vor dem anderen. Wir sind hier Muslime als Minderheit und wir müssen auch zeigen, diese Bereitschaft von dem anderen was zu lernen. Ich entdecke meine eigene Identität durch die Berührung durch die Begegnung mit der Identität des anderen. Und ich glaube, das ist das Klima der Toleranz, das wir zurzeit brauchen. Und wenn einer den Islam kritisiert, dann darf man nicht um sein Leben fürchten. Abdel Hakim Uri, Islamwissenschaftler an der Pädagogischen Hochschule Freiburg, und Zafer Şenoçak, Schriftsteller aus Berlin. Danke Ihnen beiden nach Freiburg bzw. nach Prag. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gern geschehen. Gerne. Und morgen dann im dritten Teil unserer Reihe zur Frage Religionskritik. Wie geht das richtig? Bin ich verabredet mit dem katholischen Theologen Gerhard Krüpp und mit dem evangelischen Wissenschaftspublizisten Martin Urban. Beide haben sich auf ihre Weise mit ihrer eigenen Konfession selbstkritisch auseinandergesetzt.